In Zusammenhang mit der Verbreitung der Nachrichten darüber, dass die Atom-U-Boote der USA in der Umgebung der Territorialgewässer der DFLK manövrieren, beantwortete ein Sprecher des DFLK-Außenministeriums die Fragen eines Reporters der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Darüber berichteten die russische Nachrichtenagentur TASS, die iranische Zeitung Keihan International, die Internet-Nachrichten-Websites von Mauretanien, Anbar al-Watan und Irshad, die Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und die Internet-Homepage von Polen, die Demokratische Volksrepublik Korea, vom 3. bis zum 5. September.